Der Bund bestand noch ein paar Jahrzehnte fort, klein und versprengt allerdings, ein Überbleibsel vergangener Tage wie Typhus oder der Charleston. In den 30ern sah der junge Matthew Monty im kleinen Wellsville, Ohio, zu, wie ein paar Männer der Black Hand zielstrebig durch die Nachbarschaft gingen. Sie gingen von Haus zu Haus und klopften an die Türen, erinnerte er sich später, statteten allen italienischen Familien der Gegend einen Besuch ab. Der Bund hatte seine Taktik weiterentwickelt. Die Männer boten Schutz und Kredite an. Montys Vater wies sie ab, doch sie kamen jeden Monat wieder. Als ein gewisser Carlos Marcello aus New Orleans 1953 abgeschoben wurde, bezeichnete man ihn als mutmaßlichen Anführer der Black Hand. In Wahrheit war das jedoch nur noch ein Synonym für Mafia. Die eigentliche Black Hand war mittlerweile Geschichte. Der nach wie vor plausibelste Verdächtige im Mord an Petrosino, Vito Cacioferro, erfreute sich nach dem Attentat noch 15 erfolgreicher Jahre. Seinen Sturz verdankte er am Ende keinem Polizisten, sondern einem Diktator. Als Mussolini um 1924 die Macht ergriff, ging der Einfluss der Mafia rapide zurück. Cacioferros Freunde in der Politik ließen ihn fallen. Im Mai 1925 wurde er wegen des Mordes an zwei Männern verurteilt, die ihr Schutzgeld nicht bezahlt hatten. Auf Kaution kam er für weitere 5 Jahre frei, doch Mussolini ernannte in dieser Zeit einen neuen sizilianischen Präfekten, den erfahrenen Mafia-Gegner Cesare Mori, der einen umfassenden Krieg gegen den Geheimbund und all seine Verbündeten erklärte. Als man Cacioferro 1930 wegen Mordes zu 9 Jahren Einzelhaft verurteilte, war die sizilianische Mafia bereits unschädlich gemacht worden. Wer Cacioferro im düsteren Gefängnis von Pozzuoli begegnete, hörte ihn oft von dem Detective aus New York erzählen. In meinem ganzen Leben, sagte er dann, habe ich nur einen Menschen umgebracht. Petrosino war ein tapferer Gegner. Der hatte was Besseres verdient als den schmutzigen Tod durch irgendeinen Auftragsmörder. Dieses schlüpfrig formulierte Geständnis wurde, wie alles, was mit dem Mord an Petrosino zu tun hat, jahrzehntelang gedreht und gewendet. Cacioferro gab jedoch nie eindeutig zu, die tödlichen Schüsse auf der Piazza Marina abgegeben zu haben, und viele sind der Ansicht, er wollte sich in Wahrheit bloß mit fremden Federn schmücken. Der Capo sah die Freiheit niemals wieder. Trotz seines Gnadengesuches wurde er auch nach Ablauf seiner 9-jährigen Haftstrafe nicht entlassen. Im Sommer 1943, als die alliierten Truppen im Zuge der Operation Husky Sizilien einnahmen, evakuierten die Behörden das Gefängnis vor den amerikanischen Bombern. Vito Cacioferro war da bereits ein alter Mann, seine ruhmreichen Tage längst vergessen. Irgendwie dachten die Wachen in der Eile nicht mehr an den alten Insassen und Cacioferro blieb zurück. Allein verdurstete der letzte Gefangene von Pozzuoli in seiner Zelle wie der Schurke in einem alten Fortsetzungsroman.